Seht auf die breiten Wiesen hin. Seht auf die breiten Wiesen hin. Seht, wie der Hund im Grase streift. Seht, wie der Hund im Grase streift. Am Boden suchend er die Spur und geht ihr unablässig nach und geht ihr unablässig nach. Seht, wie der Hund im Grase streift. Am Boden suchet er die Spur und geht ihr unablässig nach und geht ihr unablässig nach. Jetzt aber reißt begiert ihn fort, jetzt aber reißt begiert ihn fort. Er horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Er horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Er eilet zu raschen. Das zu entgehen, erhebt der scheue Vogel sich, doch rettet ihn nicht schneller Flug. Es blitzt, es knallt, ihn erreichet das Blei und wirft ihn tot aus der Luft herab. Den nahen Feinde zu entgehen, erhebt der scheue Vogel sich, doch rettet ihn nicht schneller Flug. Ihn erreichet das Blei und wir.